Gabriel Garcia Marquez, Chronik eines angekündigten Todes. Dritter Teil. Viele der im Hafen Versammelten wussten, dass sie Santiago Nazar töten würden. Don Lázaro Aponte, Oberst der Kriegsakademie im wohlverdienten Ruhestand und seit etwa 11 Jahren Bürgermeister der Gemeinde, schnippte ihm einen Fingergruß zu. »Ich hatte gute Gründe anzunehmen, dass er keinerlei Gefahr mehr lief«, sagte er zu mir. Auch Pater Carmen Amador hegte keinerlei Besorgnis. Als ich ihn so gesund und munter sah, dachte ich, das Ganze sei eine Ente, sagte er zu mir. Niemand stellte überhaupt die Frage, ob Santiago Nazar gewarnt worden war, weil es allen unmöglich schien, dass es nicht der Fall sein könnte. In Wirklichkeit war meine Schwester Margot eine der wenigen Personen, die noch immer nicht wussten, dass sie ihn töten würden. Hätte ich es gewusst, ich hätte ihn zu mir nach Hause geschleppt, notfalls gefesselt, erklärte sie dem Untersuchungsrichter. Es war sonderbar, dass sie es nicht wusste, doch viel sonderbarer war, dass auch meine Mutter es nicht wusste, denn sie erfuhr alles früher als die übrigen im Haus, obwohl sie seit Jahren nicht mehr ausging. Nicht einmal zur Messe. Ich wusste diese Tugend zu schätzen, seit ich früh aufstand, um in die Schule zu gehen. Ich fand sie, wie sie in jenen Zeiten gewesen war, fahl und schweigsam, während sie den Innenhof mit einem Reisigbesen fegte, im aschgrauen Glanz des Tagesanbruchs. Und bei einer Tasse Kaffee erzählte sie mir dann, was in der Welt geschehen war, während wir schliefen. Sie schien geheime Verbindungsfäden zu den anderen Leuten des Dorfes zu unterhalten, besonders zu Menschen ihres Alters, und gelegentlich überraschte sie uns mit vorweggenommenen Nachrichten, die sie nur dank ihrer Hellsichtigkeit wissen konnte. An jenem Morgen allerdings fühlte sie nicht das Beben des Trauerspiels, das sich seit 3 Uhr in der Früh anbahnte. Sie hatte gerade den Innenhof zu Ende gefegt, und als meine Schwester Margot sie traf, als sie zum Empfang des Bischofs fortging, war sie beim Malen der Juckerwurzeln über die Pasteten. »Man hörte Hähne krähen«, pflegte meine Mutter zu sagen, wenn sie sich an jenen Tag erinnert. Doch sie verband die fernen Hahnenschreie nie mit der Ankunft des Bischofs, sondern mit dem letzten Holdrio der Hochzeit. Unser Haus lag weit vom Hauptplatz entfernt, mit der Front zum Fluss, in einem Mangowäldchen. Meine Schwester Margot war auf dem Uferweg zum Hafen gegangen und die Leute waren durch den Besuch des Bischofs viel zu aufgeregt, um sich um andere Neuigkeiten kümmern zu können. Sie hatten die Betten der Kranken in die Haustüren gestellt, damit diese die Medizin Gottes empfingen, und die Frauen rannten aus den Innenhöfen mit Puten, Spanferkeln und allerlei Essbaren, und vom gegenüberliegenden Flussufer kamen blumengeschmückte Kanus angerudert. Doch nachdem der Bischof vorübergefahren war, ohne seine Spur an Land hinterlassen zu haben, nahm die andere, verdrängte Nachricht das Ausmaß eines Ärgernisses an. Nun erfuhr meine Schwester Margot sie vollständig und in ihrer ganzen Grausamkeit. Angela Vicario, das bildschöne Mädchen, das am Vortag geheiratet hatte, war in ihr Elternhaus zurückgeschickt worden, weil ihr Ehemann festgestellt hatte, dass sie keine Jungfrau mehr war. »Ich hatte das Gefühl, als sei ich es, die sterben würde«, sagte meine Schwester. Doch je häufiger der Bericht rückwärts und vorwärts gedreht wurde, desto weniger konnte mir jemand erklären, weshalb der arme Santiago Nazar am Ende in einen derartigen Handel verwickelt worden war. Das Einzige, was man mit Sicherheit wusste, war, dass Angela Vicarios Brüder auf ihn warteten, um ihn zu töten. Meine Schwester ging heim und biss sich die Lippen mund, um nicht zu weinen. Sie fand meine Mutter im Esszimmer in ihrem blau geblümten Sonntagskleid, das sie angezogen hatte, für den Fall, dass der Bischof vorbeikäme, um uns zu begrüßen. Und während sie den Tisch deckte, sang sie das Vaterlied von der unsichtbaren Liebe. Meine Schwester bemerkte, dass ein Gedeck mehr als gewöhnlich aufgelegt war. »Das ist für Santiago Nazar«, sagte meine Mutter zu ihr. »Man hat mir gesagt, du hättest ihn zum Frühstück eingeladen.« »Nimm's weg«, sagte meine Schwester. Dann erzählte sie. »Aber es war, als wisse sie es bereits«, sagte sie zu mir. »Es war wie immer. Man beginnt ihr etwas zu erzählen, und bevor die Erzählung bis zur Hälfte gediehen ist, weiß sie schon, wie sie endet.« Jene böse Nachricht war für meine Mutter ein offenes Geheimnis. Man hatte Santiago Nazar nach ihr benannt, sie war seine Taufpatin, sie war aber auch blutsverwandt mit Pura Vicario, der Mutter der zurückgeschickten Braut. Trotzdem hatte sie die Nachricht noch nicht zu Ende gehört, als sie bereits ihre hochhackigen Schuhe und die Kirchenmantille anlegte, die sie nur bei Beileidsbesuchen trug. Mein Vater, der all das vom Bett aus gehört hatte, erschien im Pyjama im Esszimmer und fragte besorgt, wohin sie gehe. »Um meine Gevatterin Placida zu warnen«, erwiderte sie. »Es ist nicht recht, wenn alle Welt weiß, dass sie ihren Sohn töten werden, und sie allein weiß es nicht.« »Wir haben zu den Vicarios eine ebenso enge Beziehung wie zu ihr«, sagte mein Vater. »Man muss immer auf der Seite des Toten sein«, sagte sie. Meine jüngeren Brüder tauchten langsam aus den anderen Zimmern auf. Die Kleinsten, angerührt vom Hauch des Trauerspiels, brachen Tränen aus. Meine Mutter achtete einmal in ihrem Leben nicht auf sie und schenkte auch ihrem Mann keine Aufmerksamkeit. »Warte, ich zieh mich an«, sagte er zu ihr. Doch sie war schon auf der Straße. Mein Bruder Jaime, damals erst 7 Jahre alt, war der Einzige, der für die Schule angekleidet war. »Begleite du sie«, befahl mein Vater. Jaime rannte hinter ihr her, ohne zu wissen, was los war und wohin sie ging, und klammerte sich an ihre Hand. »Sie ging und sprach vor sich hin«, sagte Jaime zu mir. »Bösartige Gesellen«, sagte sie. »Scheißkerle, zu nichts anderem fähig, als Unheil zu stiften.« Sie merkte nicht einmal, dass sie den kleinen Jungen an der Hand führte. »Sie mussten denken, ich sei übergeschnappt«, sagte sie zu mir. »Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass in der Ferne der Lärm eines Menschenauflaufs zu hören war, als habe das Hochzeitsfest von neuem begonnen und dass alle Welt in Richtung Platz rannte.« Sie beschleunigte ihre Schritte mit der Entschlossenheit, zu der sie fähig war, wenn ein Leben am seidenen Faden hing, bis jemand, der in entgegengesetzter Richtung rannte, sich ihres Fieberwahns erbarmte. »Bemühen Sie sich nicht, Luisa Santiago«, schrie er ihr im Vorübereilen zu. »Sie haben ihn schon getötet!«